Was sind die Versuchungen? Die Versuchungen sind ein Anreiz zur Sünde, der vom bösen Feind, vom bösen Menschen oder von unseren Leidenschaften kommt. Dreifache Feind des Heides, Teufel, die gefallene Natur oder, und die Welt, die dem Teufel dient, beziehungsweise unter seiner Fuchtel steht, wie wir das gerade heutzutage, diesen Tagen, so hautnah erleben. Der Meister der Lüge, des Todes, ja. Wenn er mordet, Abtreibung und Selbstmord und so weiter, es wird schön kaschiert. Und wenn er nicht mordet, dann behaupten sie, dass alle sterben. Die Lüge ist der innere Tod, Tod der Seele, des inneren Menschen. Und das Morden ist der Tod des Leibes. Ist ihm wurscht, wie er die Einzelnen kriegt, so oder so. Jedes Mittel ist gut. Also, ein Anreiz zur Sünde, entweder vom Teufel oder von der Welt, von der gefallenen Welt oder von unserer eigenen gefallenen Natur, von unseren Leidenschaften, die eben seit der Revolution, das heißt seit der Ursünde, außer Rand und Band sind, sie nicht ständig zügeln.